Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Am Telefon begrüße ich nun den Filmemacher Edgar Reitz. Herr Reitz, guten Abend. Ja, guten Abend. 1973 haben Sie den Film gedreht, Die Reise nach Wien, mit Elke Sommer, Mario Adorf und eben Hannelore Elsner. Ein Dorf im Hunsrück, das Jahr 1943. Welche Rolle hatte denn Hannelore Elsner in Ihrem Film damals zu spielen? Es gibt in diesem Film zwei weibliche Hauptrollen. Beide wurden von Elke Sommer und Hannelore Elsner gespielt, was für uns ein ziemliches Risiko zu sein schien, weil zwei Frauenrollen konkurrieren natürlich miteinander. Und ich habe es mit großem Erstaunen erlebt, dass Hannelore das so wunderbar ausbalanciert hat und unglaublich kollegial auch mit ihrer Kollegin zusammengearbeitet hat. Das wurde eine Szene von zwei Frauen, die ein Herz und eine Seele sind. Also das ist etwas, was mir niemand prognostiziert hat. Jeder sagte, das geht nicht, aber Hannelore hat es möglich gemacht. Ein in mehrfacher Hinsicht ungewöhnlicher Film, 1943, die Zeit des Nationalsozialismus. Und Sie, Herr Reitz, drehen eine Komödie. Und Hannelore Elsner, sie spielt eine in Anführungsstrichen lustige Rolle. Das hat sie ja in ihrer Autobiografie auch erwähnt. Für sie war das eine Gelegenheit, sich mit ihrer eigenen Geschichte zu beschäftigen. Bevor wir anfingen zu drehen, fuhr sie zu ihrer Mutter und hat die Mutter, die ja die Generation war, die wir hier darstellen, hat ihre Mutter tagelang befragt nach allen möglichen Details des Lebens und auch des Temperamentes und der Art und Weise, wie man die Welt anblickte in dieser Generation. Das hat sie sozusagen porträtiert und in die Rolle übertragen. Sie haben gesagt, Herr Reitz, Sie waren erstaunt über die Souveränität, mit der das Hannelore Elsner gespielt hat. Hatten Sie das gar nicht so erwartet? Einer jungen Schauspielerin, sie ist ja 1942 geboren, war damals also 1973 Anfang der 30er. Ja, sie war gerade mal 30 Jahre alt und die Elke Sommer auch. Das sind so Klischees, die man im Kopf trägt, dass man denkt, da entsteht ein Konkurrenzverhältnis. Und das ist ja auch nicht ganz von der Hand zu weisen, weil das Gelände ist eng, in dem man sich dort entwickelt. Aber wir wissen ja heute, diese Jahre später, dass Hannelore das auf eine erstaunliche Weise mit einer unglaublichen Bandbreite auch geschafft hat. Also das war sozusagen ihr Start in dieser Zeit. Haben Sie denn auch gemerkt oder gespürt, dass das eine Absolventin einer Schauspielschule war, die auch an den Münchner Kammerspielen schon Erfahrung gesammelt hatte? Also eine Theaterschauspielerin? Naja, sie hatte einen gewissen Ruhm, auch weil sie auch erotisch gewagte Stücke auf der Bühne dargestellt hat. Das war ja die Zeit, in der man die verschiedenen Loslösungen oder Freiheiten auch in dieser Hinsicht einübte und da war sie auch intensiv. Sie war eine intelligente Person. Sie hat sich ja auch intellektuell mit allen diesen Problemen sehr auseinandergesetzt. Das ewige Mädchen vom Starlet zur Diva, so hat der Berliner Tagesspiegel 2012 einen Artikel überschrieben zum 70. Geburtstag von Hannelore Elsner. Haben Sie sie auch so erlebt, auch mal als Diva? Ich hatte ja jahrelang Kontakt mit ihr. Und nach dieser sehr für sie und auch für mich sehr bedeutenden Zusammenarbeit damals war eine Freundschaft entstanden. Aus der resultierte ja auch ihre intensive und langwierige Lebensgeschichte mit Alf Postelin, der mein Regieassistent gewesen ist bei der Reise nach Wien. Die haben sich dort kennengelernt. So war es eigentlich eine freundschaftliche Atmosphäre, in der sowas wie Starallüren überhaupt keinen Raum hatten. Also sie konnte natürlich, wie jeder Schauspieler, ihren Gefühlen sehr intensiv Ausdruck geben. Und das musste man halt auch lernen im Umgang mit ihr. Und sie musste das natürlich auch lernen, wahrscheinlich irgendwie Distanz auch zu wahren und sich manche Sachen einfach auch etwas vom Leibe zu halten. Ja, also ich glaube, das war das eigentliche Motiv, weil die Branche ist nicht einfach und vor allem nicht für eine junge Frau, die da ihre Karriere macht. Also ich denke, dass die sogenannten Starallüren auch eine Notwehrmaßnahme sind. Notwehr, um die Szene ein bisschen auf Distanz zu halten. Genau. 50 Jahre dauerte die Karriere von Hannelore Elsner. Wie haben Sie denn sie erlebt jetzt im Künstlerischen? Also Starlet, die Komödie, das Lustige. Wurde sie immer mehr zur Tragödin, die immer schwerere Rollen gespielt hat, gefordert hat? Ja, also man konnte mit ihr sehr lebhaft diskutieren über die Bedeutung oder über den Ausdruck einer Szene. Und letztendlich hat sie aber ganz aus dem Bauch heraus entschieden. Also sie war eine sehr emotionale Schauspielerin. Dass sie mit den Jahren immer ernstere Rollen spielte, das hat wohl auch damit zu tun, dass sie das fortschreitende Lebensalter akzeptierte oder akzeptieren lernte. Sie hatte ja sehr unterschiedliche Aufgaben immer wieder. Und ich glaube, das erzeugt auch eine Reife, die sie dann auch zeigte. Herr Reitz, wir haben das Gespräch begonnen 1973, als Sie die Reise nach Wien gedreht haben mit der jungen Hannelore Elsner. Haben Sie eine letzte Erinnerung an sie? Wann sind Sie ihr zum letzten Mal begegnet? Wir haben uns vor gut einem Jahr das letzte Mal gesehen, als die Reise nach Wien zur Wiederaufführung kam. Der Film war restauriert worden und wir hatten eine Retrospektive in Nürnberg. Da kam sie dazu. Sie machte eine Lesung aus ihrer Autobiografie. Sie las die Szene, in der sie ihre Mutter befragt für die Rolle, die sie da spielt. Und dann gab es ein langes Publikumsgespräch, wo sie ihre eigenen Erinnerungen auch sehr aufgefrischt hat durch den Film. Sie hatte vieles in dem Film, viele Szenen vergessen nach den langen Jahren. Und diese Wiederbegegnungen haben sie richtig euphorisch gemacht. Sie war also dann sehr glücklich und meinte, das sei doch einer der wunderbarsten Filme, die sie gemacht hat. Und das hat allen sehr wohl getan zu hören. Die letzte Begegnung mit einer lebenslangen Freundin eigentlich, so wie Sie es geschildert haben. Ja, ja. Und natürlich hat man über viele, viele gemeinsame Erinnerungen gesprochen an diesem Abend. Und die Nähe war immer gegeben? Ja, war immer da. Also deswegen ist das auch unfassbar für mich heute. Denn ich bin 10 Jahre älter als sie, also da denkt man, das kann doch gar nicht sein. Der Filmemacher Edgar Reitz zum Tod von Hannelore Elsner. Herr Reitz, Dankeschön. Danke Ihnen auch.